بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Machen beim 92. Hadith von Sunan Abi Dawud weiter بإذن الله عز وجل. Und wir waren beim Kapitel 44 angekommen. Und dort sagt Imam Abu Dawud rahimahullah, wie viel Wasser für den Wudu ausreicht. Aisha radiallahu anha berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Ghusl mit einem Sa' vollzog und den Wudu mit einem Mud. Was bedeutet Mud? Mud ist der Singular von Mudud, Entschuldigung, von Amdad. Und Mud bedeutet, dass ein durchschnittlich großer Mann seine beiden Hände aneinander legt und sie mit einer entsprechenden Sache füllt, in diesem Fall mit Wasser, und sie beiden füllt, so voll es geht. Und wenn es etwas Trockenes wäre, wie Weizen oder Datteln oder ähnliches, dann randvoll, allerdings die Oberfläche wird geglättet. Okay? Das ist sozusagen ein Mudd. Und vier davon sind ein Sa'. Okay? Vier davon sind ein Sa'. Und wie heißt es? Und 60 von Sa' sind ein Wasq. Okay? Das sind so verschiedene Einheiten für damaliges Hohlmaß, was er verwendet hat in der Landwirtschaft. طيب. Unser Prophet والسلام, hat für den Ghusl einen Sa' verwendet. Also viermal beide Hände voll. Vier Mund. Und das ist natürlich äußerst sparsam. Aber es ist möglich. Es ist möglich. Und das ist ein Hinweis darauf, dass man mit dem Wasser nicht verschwenderisch umgehen soll. Und darf man mehr verwenden? Man darf mehr verwenden. Das ist auch 5 Sa'a, auch 6. Aber die Frage ist, es darf eben nicht zur Verschwendung kommen. Und Verschwendung ist natürlich eine relative Angelegenheit. Aber yani, was man vermeiden soll, dass man eben einfach die Dusche auf volle Power aufdreht, ja, und das Wasser einfach nur strömen lässt und man dabei sehr viele Liter verschwendet, die man hätte anders benutzen können. Das ist sicherlich eine Form. Salam wa barakatuh. Allah hayyik wa ahlan salam. Allah yubarakik. Allahumma amin. Jazakallah khair. Salam wa barakatuh. Das ist natürlich eine Form der Verschwendung, Gott bewahre. Und deswegen soll man sparsam damit umgehen. Und wie kann man das am besten regulieren? Indem man vorher das Wasser in einen Eimer füllt und daraus dann schöpft. Und Übung macht den Meister. Und den Wudu mit einem Mudd, das ist ebenfalls, sieht man das in manchen Moscheen, möge Allah die Geschwister dafür belohnen, dass sie Wasserschüsseln den Leuten zur Verfügung stellen. Und die füllt man dann mit Wasser. Wenn man die füllt, hat man mehr als einen Mudd. Ja, aber immerhin besser, als wenn man den Wasserhahn die ganze Zeit laufen lässt. Und dadurch vollzieht man den Wudu, denn es reicht aus, sobald du etwas Wasser in die Hand nimmst, sodass es tropfelt auf dein Körperteil und dann du dieses Körperteil einreibst mit dem Wasser. Schon hast du Ghusl oder Rassel gemacht, das heißt, du hast dein Körperteil gewaschen. Weil waschen bedeutet eben, dass Wasser fließt. Ja? Und sobald etwas fließt, reicht das schon vollkommen aus. Jabir sagt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte den Ghusl mit einem Sa' durchzuführen und den Wudu mit einem Mudd. Umara überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Wudu verrichtete. Man brachte ihm einen Behälter mit einem 2/3 Mudd Wasser. Also hat er hier, alaihi salatu wasallam, ein bisschen mehr Wasser zur Verfügung bekommen, wobei nicht steht, ob er alles verwendet hat oder nicht verwendet hat. Aber entscheidend ist, wie gesagt, es gibt ein Ideal, das Beste, je weniger man verwendet, aber vollkommen natürlich. Wenig, aber vollkommen ist das Ideale. Wenn man mehr Wasser verwendet, ist es kein Beinbruch, aber wir streben nach Vollkommenheit. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns das vorgemacht. In der nächsten Überlieferung Anas berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte, den Wudu aus einem Behälter zu verrichten, der 2 Rattel an Wasser aufnehmen kann. Für den Ghusl verwendet er einen Sa'. Für den Ghusl ein Sa' ist wie vorhin auch. Bei Rattel seht ihr eine Anmerkung. Ein Mudd entspricht ein Drittel Rattel. Ja? Und eben wenn er zwei davon benutzt hat, haben wir eben zwei, wenn wir zwei Rattel haben, dann haben wir eben zwei Drittel Mudd, ja. Entschuldigung, ein bisschen mehr als ein Mudd, und vorhin hieß ein Mudd, wir haben ja gesagt, man darf ein bisschen mehr verwenden als das. Anas sagte, er vollzog den Wudu mit einem Makkuk. Shu'ba erwähnte die zwei Rattel nicht. Makkuk sehen wir in der Erläuterung, dass es das gleiche ist wie ein Mudd. Und Shu'ba, einer der Überlieferer, erwähnte die zwei Rattel nicht. Das ist nur ein Hinweis darauf, dass es zum gleichen Hadith verschiedene Versionen gibt, entsprechend der Überlieferer den Hadith überliefern. Abu Dawud sagte, ich hörte Ahmad ibn Hanbal sagen, ein Sa' entspricht 5 Rattel. Radiallahu anhu wa rahimahu. Das ist eine Art, wie man das verrechnen kann. Das sind ungefähre Angaben, dass man nicht, mit dem Taschenrechner auf andere Ergebnisse kommt. Das ist kein Beinbruch. 45. Verschwendung beim Wudu. 96. Hadith. Abdullah ibn Mughaffal radiallahu anhu berichtet, dass er einen Sohn Folgendes sagen hörte. Dass er seinen Sohn Folgendes sagen hört: O Allah, ich bitte dich um das weiße Schloss gleich rechts im Paradies, wenn ich es betrete. Dann sagte er zu seinem Sohn: Bitte Allah um das Paradies und suche bei ihm Zuflucht vor dem Feuer, denn ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes sagen: Es wird in dieser Umma Leute geben, die ihre Grenzen bezüglich der Reinigung und des Dua überschreiten werden. Dieser Hadith beinhaltet zwei Aspekte. Einmal den Aspekt, den Abu Dawud rahimahullah erwähnen wollte, und zwar, dass es Übertreibung gibt in Bezug auf die Reinigung. Und das Übertreiben in Bezug auf die Reinigung ist zum Beispiel, dass man sein Körperteil mehr als dreimal reinigt. Ansonsten, der zweite Teil des Aspekts Hadithes ist ein schöner Nebeneffekt. Sehen wir, dass es zur Vollkommenheit beim Dua gehört, dass man so Dua macht, wie der Prophet es gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Und das gehört auch zum Gottvertrauen. Denn wenn man sagt, oh Allah, ich bitte dich um genau diese Angelegenheit, und Allah weiß, ob diese Angelegenheit für dich gut ist oder nicht gut ist. Deswegen ist es besser, dass man sagt, oh Allah, ich bitte dich um alles Gute. Oder, oh Allah, ich bitte dich darum, wenn diese Angelegenheit gut ist für mich, dann gib sie mir. Wenn nicht, dann entferne mich von ihr, gleich der Entfernung zwischen Osten und Westen. Das heißt, es gehört zum Gottvertrauen, Allah subhanahu wa ta'ala die Entscheidung zu überlassen. Sowieso Allah entscheidet, subhanahu wa ta'ala. Okay? Und das ist das Gleiche hier auch, eine Art Übertreiben im Dua. Letztendlich, du willst das Paradies, und im Paradies gibt es Dinge, die kein Auge gesehen hat, von denen kein Ohr gehört hat und an die noch nie ein Mensch gedacht hat. Deswegen bitte Allah um das Paradies und was es darin gibt, und sei nicht zu kleinkariert, wenn es um Allah geht, subhanahu wa ta'ala. Allah sagt zu einer Sache, sei, dann ist sie. Insofern bitte ihn doch direkt um das Al-Firdaus. Warum bittest du ihn um irgendeine Kleinigkeit im Bad? Bitte ihm das Höchste überhaupt. Wallahu a'lam. 46. Den Wudu gründlich durchführen. Abdullah ibn Amr berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Leute sagt, deren Fersen schimmerten. Da sagte er, wehe den Fersen vor dem Feuer. Vollzieht den Wudu gründlich. Dieser Hadith, liebe Geschwister, ist eine der gefährlichsten Warnungen überhaupt, die mir über den Weg gelaufen sind. Warum werde ich gleich erläutern. Zunächst einmal geht es hier um Leute, die den Wudu vollzogen haben und die nicht ihre gesamten Füße gewaschen haben. Nur ein Teil ihrer Ferse, weil die Sonne schien, konnte er sehen, sallallahu alaihi wasallam, dass sie nicht komplett gewaschen worden sind. Daraufhin sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wehe den Fersen vor dem Feuer. Vollzieht den Wudu gründlich. In einer anderen Version hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ihnen angeordnet, dass sie den Wudu erneuern sollen und das Gebet wiederholen sollen. Das bedeutet für uns fiqh-technisch Nummer 1, Al-Mualah ist tatsächlich Voraussetzung oder Bestandteil der Gültigkeit des Gebetes. Mualah bedeutet, dass man einen Körperteil nach dem anderen wäscht und keinen zu großen Zeitabstand zwischenlässt, weil es eine zusammenhängende Ibadah ist. Denn es hätte ja ausgereicht normalerweise, dass der Prophet ihnen sagt, sallallahu alaihi wasallam, geht und wascht euch eure Füße. Oder nicht? Die Füße sind doch das Letzte, was man wäscht im Wudu. Aber er sagte, den Wudu komplett erneuern. Und das bedeutet, Mualah ist voraussetzend für die Gültigkeit. Nummer zwei, das Gebet zu wiederholen, bedeutet, dass der Wudu voraussetzend ist für die Gültigkeit des Gebetes. Und Nummer drei, und das ist die Problematik, die ich in diesem Hadith sehe, und die Warnung und die Gefahr, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns etwas angeordnet hat, was Pflicht ist, und wir nachlässig sind in dieser Anordnung, Allah uns zur Rechenschaft ziehen wird, auch wenn wir es nicht absichtlich so gemacht haben. Nachlässigkeit. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er dir anordnet, den Wudu zu vollziehen und die Füße zu waschen, dann hast du nachher kein Argument zu sagen, ich habe es nicht gewusst. Und du hast auch kein Argument zu sagen, ich dachte, es reicht, wenn man es ein bisschen macht, ungefähr macht. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam warnt hier mit der Hölle, Gott bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ein bisschen euch davor schützen und bewahren. Und deswegen, wenn jemand etwas hört vom Khatib in der Freitagspredigt und er ordnet einem an, etwas zu tun oder sagt einem, das ist verboten, du kannst nachher nicht sagen, ich habe das nicht von dem Khatib gehört oder ich habe das nicht gewusst. Mir war das nicht richtig bewusst, was er da gesagt hat. Das sind alles Argumente gegen uns. Jeder Prediger, der dir etwas sagt, jedes Hadith, den du hier liest, ist ein Argument gegen dich oder für dich, inshallah für dich. Aber Voraussetzung ist, dass du auch diesen Hadith zu Herzen nimmst und ihn auch in die Tat umsetzt. Möge Allah mich und euch davor schützen und bewahren. 47. Wasser für den Wudu aus Kupfergefäßen. Diese Überschrift hat der Imam erwähnt, deswegen, weil Kupfer sieht ähnlich aus wie Gold. Und Gold ist uns verboten worden, als Trinkschalen zu verwenden oder als Besteck oder als eben Gefäße für den Wudu. Und die Frage ist eben, ist es erlaubt, aus Kupfergefäßen und Nickelgefäßen den Wudu zu vollziehen, wo doch das eine ähnlich aussieht wie das andere? Hisham ibn Urwa berichtet, dass Aisha radiallahu anha sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam und ich wuschen uns aus einem Kupferbehälter. Guckt mal, das ist Ahlul Hadith, das ist die Art und Weise, wie die Hadith-Gelehrten, der meint es die Ahlul Sunnah wal Jama'ah, umgeht mit Fragen. Die Frage ist, darf man es? Antwort, der Prophet Sa'asim hat es so gemacht. Fertig. Viel schöner, als wenn er selbst geantwortet hätte, rahimahullah ta'ala. Abdullah ibn Zayd sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam kam einmal zu uns. Da brachten wir ihm Wasser in einem Kupferbehälter, woraufhin er den Wudu vollzog. Sallallahu alaihi wasallam. Also haben wir zwei Hadithe, die das beides besagen. Und einmal von seiner Ehefrau und einmal von einem Sahabi, Abdullah radiallahu anhu. 48. Vor dem Wudu Bismillah sagen. Abu Huraira sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, kein Salah für den, der kein Wudu hat und kein Wudu für den, der Allahs Namen nicht beim Wudu erwähnt. Dieser Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist da'if, ist schwach, aber manche Gelehrte rahimahumullah haben ihn als authentisch eingestuft und deswegen sagen wir, wenn er authentisch sein sollte, wie haben wir ihn zu verstehen? Warum? Weil das Problem ist, dieser Hadith beinhaltet Widersprüche zu anderen authentischen Hadith. Ja. Wir haben nämlich hier, er sagte, kein Salah für den, der kein Wudu hat. Tamam. Das ist ein Hadith, wir wissen, der Wudu ist Voraussetzung für die Gültigkeit des Salah. Und vorhin haben wir gesehen, die haben alles gemacht, nur einen Teil ihrer Fersen nicht gewaschen und schon mussten sie den Wudu wiederholen, das Gebet wiederholen. Tamam. Aber der zweite Teil, und kein Wudu für den, der Allahs Namen nicht beim Wudu erwähnt, ist, dass man Bismillah sagt vor dem Wudu. Dieser Hadith widerspricht authentischen Hadith bei Bukhari und bei Muslim, denn es gibt keinen Hadith bei Bukhari und bei Muslim, in dem der Wudu des Propheten sallallahu alaihi wasallam beschrieben wird und die Basmala erwähnt wird. In keinem Hadith. Ja, weil die haben alles beschrieben, was der Prophet gemacht hat. Sogar wie viel Wasser er verwendet hat, alayhi salatu wassalam. Wie viele Körperteile, was er nach dem Salah, auch was er gesagt hat. Nach dem Wudu sagte er, Ashhadu an la ilaha illallah, anna Muhammad Rasulullah. Und manchen Überlieferungen, Allah eröffne mir die Tore des Himmels und so weiter. Versteht ihr? Das heißt, die Sahabe haben erwähnt, was er gesagt hat, was er getan hat, wie er es getan hat, wie oft er es getan hat. Aber die Basmala wird nirgends erwähnt. Ich habe auch keinen Hadith außerhalb von Bukhari Muslim gesehen, der den Wudu beschreibt, wie es gemacht wird und die Basmala erwähnt. Okay? Und deswegen, dass der Fiqh-Gelehrte sagt in dem Moment, es kann nicht sein, dass Uthman ibn Affan in Sahih Bukhari Muslim macht den Wudu vor und dann sagt er, am Ende, ich habe den Propheten sallallahu alaihi wasallam den Wudu so ähnlich machen sehen und dann hat er gesagt, wer den Wudu so ähnlich macht wie ich und danach zwei Rak'a verrichtet, dem vergibt Allah seine vergangenen Sünden alle. Und jetzt mache ich das genauso, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat und wie Uthman ibn Affan, der dritte Khalifa, es mir vorgemacht hat und dann sagst du zu mir, der Wudu von Uthman war ungültig und dein Wudu ist ebenfalls ungültig, weil du nicht Bismillah gesagt hast. Versteht ihr? Der Faqih sagt, da stimmt was nicht. Ich muss die Hadithe gegeneinander abwägen. Versteht ihr? Die Authentizität des Hadithes bei Bukhari und bei Muslim hat den höchsten Wert überhaupt. Natürlich gibt es auch Sahih-Hadithe außerhalb. Viele. Aber wenn sie umstritten sind, wie in diesem Fall, Imam Ahmad sagt, der Hadith ist daif. Andere sagen, Hadith sahih. Dann muss ich sagen, dieser Hadith kann nicht so authentisch sein wie ein Hadith bei Bukhari und bei Muslim. Ich muss abwägen. Wie wäge ich ab? Ich könnte sagen, ich nehme den Hadith gar nicht an. Aber ich sage, wenn ein Hadith authentisch sein sollte, wie kann man ihn verstehen? Und die Gelehrten sagen, rahimahullah ta'ala, diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a. لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ. Kein Wudu für den, der den Namen Allahs des Erhabenen beim Wudu nicht erwähnt. Diesen Hadith kann man auch anders übersetzen, anders verstehen im Arabischen. Und man kann sagen, steht da kein gültiger Wudu oder steht da kein vollkommener Wudu? Da steht kein Wudu. Kein Wudu in welcher Hinsicht? Kein Wudu hinsichtlich der Gültigkeit, dann hätte ich das Problem. Wenn ich aber sage, kein Wudu hinsichtlich der Vollkommenheit, dann habe ich kein Problem mehr. Ihr müsst verstehen, beides steht nicht da. Weder gültig noch vollkommen. Es steht einfach nur kein Wudu. Wir alle verstehen im ersten Moment darunter in der Regel kein gültiger Wudu, richtig? Wie wir auch verstanden haben vorhin, kein gültiges Salah. Hat keiner von euch widersprochen, ja? Keiner hat gesagt, nicht könnte auch bedeuten, kein vollkommenes Salat. Hat keiner gesagt. Aber da wir hier einen Widerspruch haben zu authentischen Hadithen, brauchen wir eine Art, die beiden zu vereinen. Entweder, weil er unauthentisch ist, oder indem wir sagen, gemeint ist kein vollkommener Wudu. Und das ist auch die Ansicht der Mehrheit der Ulama, rahimahumullah ta'ala. Ad-Darawardi sagte, Rabi'a erwähnte, dass die Bedeutung des Hadithes des Propheten sallallahu alaihi wasallam, kein Wudu für den, der Allahs Name nicht dabei erwähnt, folgende ist: den Wudu und den Ghusl zu vollziehen, jedoch den Wudu nicht für das Salah bzw. den Ghusl nicht wegen Janaba zu beabsichtigen. Noch einmal, das ist jetzt eine Interpretation einer der Ulama, rahimahumullah ta'ala. Deswegen heißt es, der Hadith ist Maqtu', nennt man das. Ja. Den Wudu und den Ghusl zu vollziehen, jedoch den Wudu nicht für das Salah zu beabsichtigen. Wie wenn jemand sich einfach wäscht und keine Absicht hat, den Wudu zu vollziehen. Oder jemand, der sich duscht und keine Absicht hat, den Ghusl zu vollziehen. Wegen Janaba zum Beispiel. Okay? Warum? Weil die Absicht ist Voraussetzung für die Gültigkeit. Okay? Das ist eine weitere Interpretation, wie man den Hadith auch verstehen kann. Warum? Weil die Gelehrten sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat oft den Wudu vollzogen. Nirgends wird erwähnt, dass er Bismillah gesagt hat. In keiner Beschreibung seines Wudu. Versteht ihr? Und jetzt in diesem einen Hadith, und das ist auch noch umstritten, Also brauchen wir irgendeine Erklärung. Und das sind zwei verschiedene Erklärungen. Wir haben jetzt insgesamt drei verschiedene Erklärungen mit der Erklärung der Unauthentizität. Und irgendeine stimmt, inshallah ta'ala. Aber entscheidend ist, die Basmala ist keine Voraussetzung für die Gültigkeit des Salah. 49. Das steht ohne Namen, denn das ist im Original so. Also da kann ich nichts dran ändern. Das ist im Original so. Und wenn ich die Überschrift hätte weggelassen, dann würde die Zahl der Überschriften falsch sein. Und das ist einfach eine Art, nicht das Original zu verenden, so wie es eben da steht. Die Ungewaschenen, die 50. Die letzte Kapitel für heute, inshallah, die ungewaschene Hand in das Wasser für den Wudu eintauchen. Abu Huraira berichtet, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn jemand von euch nachts aufwacht, soll er seine Hand nicht in den Wasserbehälter eintauchen, bevor er sie dreimal gewaschen hat, denn er weiß nicht, wo sie die Nacht verbracht hat. Dieser Hadith weist darauf hin, dass wenn wir morgens aufwachen, dass wir erstmal unsere Hände waschen, bevor wir sie in den Wasserbehälter eintauchen, um daraus Wasser für den Wudu zu schöpfen. Denn damals besonders hat man ja Wasser in Behältern aufgehalten. Nicht wie heutzutage machen wir den Wasserhahn auf. Da ist dieser Hadith nicht mehr so relevant. Ja? Aber damals, wenn du nämlich deine Hand, und diese Hand kann Schmutz sein, kann Najasa sein, wie Imam al-Shafi'i sagte, besonders in den heißen Ländern, wenn man nachts schwitzt, dann ebenfalls, die Unreinheit, die Najasa, kann an den Kleidern hängen und man kann beim Schlaf ungewollt seine Hand damit berühren. Und wenn man dies dann in den Wasserbehälter eintaucht, wird dadurch der Wasserbehälter mutanajjis und das soll eben vermieden werden. Insofern ist hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns angeordnet, dass wir vorher unsere Hand dreimal waschen, bevor wir sie eintauchen in diesen Wasserbehälter. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Abu Huraira berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hier, er meinte im selben Hadith wie dem vorigen, sagte zweimal oder dreimal. Letztendlich geht es darum, dass man seine Hand ganz wäscht und wir Sunna ist immer, das dreimal zu machen. Wichtig ist, dass man sicher ist, dass natürlich die Hand sauber ist. Deswegen sagen manche Gelehrte, Pflicht ist es, die Hand zu waschen, wenn man nachts, also die Frage ist, ist das Waschen der Hände dreimal am Anfang des Wudu Pflicht oder Sunna? Wir sagen, es kommt drauf an. Normalerweise ist es Sunna. Denn die erste Pflicht ist das Waschen des Gesichtes. Aber das dreimalige Händewaschen am Anfang ist Sunna. Es sei denn, man wacht morgens nach dem Schlaf auf oder mittags nach dem Schlaf auf oder nachts nach dem Schlaf, spielt keine Rolle, und will den Wudu vollziehen. In diesem Fall ist das dreimalige Waschen der Hände Pflicht. Und danach erst Pflicht nicht als Pflicht des Wudu, sondern Pflicht vor dem Wudu. Pflicht vor dem Wudu. Abu Maryam berichtet, ich hörte Abu Huraira Folgendes sagen, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam Folgendes sagen, wenn man vom Schlaf aufwacht, soll man seine Hand nicht in den Behälter eintauchen, bis man sie dreimal gewaschen hat, denn man weiß nicht, wo die eigene Hand die Nacht verbracht hat, beziehungsweise wo sie sich hin bewegt hat. Die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, haben gefragt, ist es entscheidend, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, wo die Hand die Nacht verbracht hat? Das würde ja, wenn ja, dann würde es bedeuten, beim Mittagsschlaf ist es keine Pflicht. Wenn ja, dann sagen wir, es spielt keine Rolle, zu welcher Tageszeit man geschlafen hat. Und die richtige Ansicht ist, dass es keine Rolle spielt, zu welcher Tageszeit man geschlafen hat, weil es darum geht, die Hand reinzuhalten und den Wasserbehälter nicht zu verschmutzen. Tayyib, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat aber gesagt, Nacht. Sagen wir, diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam bezieht sich auf die Situation, die meistens der Fall ist. Meistens die Leute schlafen nachts oder tagsüber. Nachts. Und deswegen gibt es eine Regel unter den Gelehrten, unter den Fiqh-Gelehrten, die sagen, An-Nassu idha kharaja makharaja al-ghalib lam yu'tabar mafhumu. Das heißt, wenn wir eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam haben und diese Aussage hat eine einschränkende Bedeutung, aber diese einschränkende Bedeutung wurde nur deswegen geäußert, weil das meistens der Fall ist, dann hat sie keine einschränkende Bedeutung. Mit anderen Worten, du kannst den Satzteil weglassen und trotzdem stimmt die Bedeutung. Das heißt, auch wenn der Prophet gesagt hat, wenn man vom Schlaf aufwacht, soll man seine Hand nicht in den Behälter eintauchen, bis man sie dreimal gewaschen hat, Punkt. Denn man weiß nicht, wo die eigene Hand gewesen ist. nicht die Nacht verbracht hat, sondern die Zeit verbracht hat. Ja? Spielt dann keine Rolle, weil es eben die Nacht eben meistens der Fall ist. Aber der Sinn und das Prinzip ist auch erfüllt, wenn man tagsüber geschlafen hat. Ja? Das ist die Regel, die sehr wichtige Regel, hat großen Einfluss auf Halal und Haram. Wallahu a'lam. Wir machen an dieser Stelle Stopp. Und beim nächsten Mal beim 51. Kapitel Hadith Nummer 106 weiter. Und von eurer Seite, falls es Fragen gibt, könnt ihr sie jetzt vorbereiten. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.